Zur Bewachung von Asgard und Eden wurde eine Schutzwache eingerichtet. Der Ase Heimdall war der Kommandant. Das Verbot des Betretens von Asgard durch Mischlinge deutet auch die Edda an im Gylfaginning. Die Rimthursen und Bergriesen, das sind die Mischlinge, würden den Himmel ersteigen, wenn ein jeder über Bifröst gehen könnte, der das wollte. Über Heimdall berichtet die Edda in Lokis Zankreden: Schweig doch, Heimdall, dir ward ein hässlich Geschick in der Urzeit auferlegt, da mit nassem Buckel du nächtlich stehen und Walhall bewachen musst. Über die Schutzwache berichtet das Grimnir-Lied: 540 Tore kenn ich in Walhall wohl, 800 Einherjer gehen auf einmal aus jedem, wenn's mit Fenrir zu fechten gilt. Edda, Grimnir-Lied. Bei dem großen Verbrauch an Männern in dem Kampfe der Arier war es notwendig, dieselbe Sitte einzuführen, die später die arischen Weltherrschaften annahmen. Die atlantische Regierung nahm ihre Leibwachen aus anderen arischen Landen oder aus den Kolonien, und zwar nach Hesekiel 27 aus Persien, Lut und Lydien und insbesondere auch vom Arvat. Damit zeigten sie aber jenen Völkern selbst die Geheimnisse ihrer Macht und ihre Schätze, was in der Folge zu vernichtenden Kämpfen dieser Völker gegen Atlantis selbst führte. Es gestalteten sich hier dieselben Vorgänge, wie sie naturgesetzlich später im Römerreich kamen und auch bei England sich zeigen müssen. An den Eingängen zu Asgard wurde nach der Offenbarung Johannes 9, 14 bis 20, 13, 13 und 9, 19 sowie Psalm 11 und 18 eine Art Kanonen aufgestellt, deren Tätigkeit schon im vorigen Kapitel beschrieben wurde. Aufruhr der Niederrassigen auf Atlantis war nach den Schilderungen der Offenbarung Johannes und den Naturgesetzen entsprechend nichts Seltenes. Ihre Anführer waren wie noch immer in den Kämpfen der Niederrassigen gegen Germanen arisierte Mischlinge. Vergleich hierzu die griechische Sage »Kampf der Titanen«. Der gefallenen Asentochter Eva war nach der Bibel eine besondere Strafe auferlegt. Sie sollte mit Schmerzen Kinder gebären. Während nämlich die Geburt bei Ehen gleicher Art ohne Schmerzen und leicht vonstatten geht, ist sie in Rassemischungsehen für die hochrassige Frau mit großen Gefahren verknüpft. Dazu sollte der niederrassige Mann der gefallenen Asentochter deren Herr sein. Willenlos sollte sie einem herzlosen, sinnlichen Tyrannen unterworfen und seine Sklavin sein, während sie bei dem Arier, der die Frau als höheres Wesen verehrt, die gleichberechtigte Herrin und Gefährtin war. Die Niederrassigen sollten im Schweiße ihres Angesichtes ihr Brot essen. Das heißt, sie wurden stärker unterjocht, mussten wieder Sklavendienste tun und für die Arier im Schweiße ihres Angesichtes den Acker bauen. Die Tiermenschen aber sollten, nachdem man erkannt hatte, wie gefährlich ihre Aufkreuzung für die Arier geworden war, in ihrem tierischen Zustand belassen werden, das heißt, sie sollten wieder Erde essen wie zuvor, denn das Erdeessen ist Sitte bei manchen Indianer- und Negerstämmen. Sie sollten fernerhin auf dem Bauche kriechen, das heißt, wieder in die Stellung des affenartigen Menschentieres, das nicht den schönen aufrechten Gang der Arier besitzt, verbleiben. Gott, das heißt der oberste Ase, setzte Feindschaft zwischen ihnen und den Ariern, da deren Liebe zu den Tieren und zu den Menschentieren schlecht gelohnt wurde. Ein Arier, Baldur, wird der Schlange den Kopf zertreten, das heißt das Niederrassentum ausrotten. Sie aber wird ihn in die Ferse stechen, das heißt tierisches Blut wird in das Asengeschlecht eindringen und dieses verwunden. Nach den Felsenbildern von Bohuslän handelte es sich bei der Austreibung aus dem Paradiese um die Austreibung der Hebräer, eines Mischvolkes aus Atlantis. Das stimmt mit den Forschungen des gelehrten Nürnberger Stadtbibliothekars Gilleny überein. Gilleny, die Menschenopfer bei den Hebräern, Nürnberg 1842. Dadurch erklärt es sich auch, wie diese zu den uralten Berichten aus Atlantis in der Bibel und zu den Bibelfälschungen kamen.